SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Der Herbst verdunkelte die Fenster. Und irgendwann sagte Mutter, sie müsse jetzt auch nachmittags arbeiten und Halina werde bis zum Abend bei mir bleiben. Ich fragte nicht, warum. Halinas Gesellschaft tut mir gut. Wir spielen Verstecken, locken mit Brotkrümeln die Vögel, gehen auf der Straße und in den Feldern spazieren und wenn es nicht regnet, machen wir uns auf, an den Bach. Wenn Mutter abends nach Hause kommt, bin ich so in Spielen vertieft, dass ihre Rückkehr mich nicht weiter bewegt. Halina erzählt ihr, was ich gegessen und was wir gespielt haben. Nachmittags wäscht sie mich und zieht mir meinen Matrosenanzug an. Das finde ich besonders schön. Halina wäscht mich in einem großen Bottich und trocknet mich auf ihren Knien ab. Dabei verkündet sie, einen Jungen, so stark und schön wie ein Zedernbaum, den wollen alle Mädchen küssen. Und drückt mir ihren Mund auf den Arm und die Waden, wobei sie lecker, lecker ruft. Ein bisschen tut das weh, aber es ist wundervoll. Jeden Tag lernt sie neue Worte und verwendet sie gleich. Auch ich lerne, allerdings nicht so eifrig. Dann und wann sitzen wir am Ufer des Baches und unterhalten uns. Halina wohnt in einem Dorf in der Nähe von Storoschinez. Sie hat einen Verlobten, der beim Militär dient. Wenn er fertig ist, wollen sie heiraten. »Ist das schön?«, frage ich. »Schön«, sagt sie, was mir, ohne dass sie es merkt, einen Stich gibt. »Wann kommt er?«, forsche ich nach. »Ab und zu.« Das tröstet ein bisschen. Ich habe das Gefühl, Halina schon lange zu kennen. Seit ich mit Vater an den Ufern des Prutsch spazieren war und junge Mädchen dort waschen sah. Damals war sie weit weg und unerreichbar. Aber jetzt ist sie bei mir. Und ich kann ihren Hals berühren. Mutter hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie klagt zwar noch manchmal über Kopfschmerzen, aber nicht mehr so häufig. Ein geheimnisvolles Lächeln liegt auf ihren Lippen. Bis spät in die Nacht sitzt sie und korrigiert Hefte. »Mutter, was ist los?«, frage ich, als ich mich nicht mehr beherrschen kann. »Gar nichts. Warum?« Es sieht aus, als habe sich nichts verändert, aber wenn sie aufsteht und zum Schreibtisch geht, entdecke ich eine Geste, die ich bei ihr noch nicht gesehen habe. Sie fasst das Haar mit beiden Händen zusammen, schüttelt den Kopf und lässt es wieder fallen. Mutter hat langes, goldenes Haar, das sie früher in einem geflochtenen Zopf trug. Als wir von der Stadt in die Provinz zogen, schnitt sie sich den Zopf ab. Doch ihr Haar ist trotzdem lang geblieben, und jetzt trägt sie es offen, und es fällt sehr schön auf ihren Rücken. Wir schlafen zusammen in einem breiten Bett. Meistens schlafe ich lange und wache nur mit Mühe auf, aber manchmal bin ich morgens schon früh wach und betrachte Mutters Gesicht, und dann sehe ich, wie sie mit bösen Träumen kämpft, und ich möchte sie aufwecken und den Geistern entreißen. In den letzten Wochen schläft sie ruhig. Ihre Lippen sind geöffnet und sie lächelt ein wenig. »Mutter, du lächelst im Schlaf«, verriet ich ihr. »Was? Ich habe dich lächeln sehen.« »Kann schon sein.« Es regnet ohne Unterlass. Halina geht mit mir nicht mehr auf die Felder. Wir sitzen die meiste Zeit auf dem Fußboden oder am Fenster. Wenn der Regen aufhört, gehen wir ein Eis kaufen. Halina hat am Ende der Hauptstraße einen Laden entdeckt, in dem es hausgemachtes Eis gibt. Es ist weich und schmeckt gut. Und wir laufen schnell wieder heim, damit uns der Regen nicht überrascht. Nachmittags werden die Fenster noch dunkler. Halina sitzt da und strickt und ich sitze da und träume mit offenen Augen. Was ich sehe, ist manchmal so mächtig, dass mir schwindelt. »Halina«, rufe ich, und schon kommt sie zu mir und birgt mich in ihrem Schoß. Sie erklärt mir, die bösen Gedanken seien der Abfall von den guten Gedanken und man müsse den Kopf sauber machen. »Wie macht man den Kopf sauber?« »Durch Singen.« Sofort beginnt sie zu singen und ich schlafe in ihrem Schoß ein. Ich schlafe eine Stunde, manchmal zwei. Der Schlaf in Halinas Schoß ist sanft. Sie streichelt meinen Kopf und singt leise. Ab und zu schlafe ich, bis Mutter kommt. Wenn Mutter in die Wohnung tritt, sagt Halina, das Kind schläft. Ich höre ihre Stimme, mache die Augen aber nicht auf. Halina erzählt Mutter alles, was wir getan haben. Zum Schluss sagt sie, das Kind schläft schon 2 Stunden. Ich erwarte, dass Mutter zu mir kommt, aber sie kommt nicht. Sie legt ihre Kleider ab, zieht den Hausmantel über und sitzt lange vor dem Spiegel und reinigt ihr Gesicht. Ich ärgere mich, dass sie nicht nach mir schaut und mich fragt, wie es mir geht. Ich habe schon gemerkt, dass sie sich in den letzten Wochen oft schminkt. Sie ist auch ziemlich durcheinander, geht morgens weg und kehrt sofort zurück, weil sie den Schlüssel des Klassenzimmers oder den Regenschirm vergessen hat. Ich habe keinen Zweifel, dass mit ihr etwas los ist. Ihre Bewegungen verraten es mir. Dann und wann denke ich, sie ist mir böse, weil ich sie so beobachte. Ich fürchte mich vor meinen Gedanken und sage mir immer wieder, dass Mutter mich nie verlassen wird. Wieder überraschte mich Halina. Sie fragte, willst du nicht in die Schule gehen? Nein. Alle jüdischen Kinder sind in der Schule besonders gut. Willst du das nicht auch sein? Nein. Einige Male hatte Mutter versucht, das vom Vater erlassene Schulverbot zu übertreten. Doch Vater war sehr energisch und aus ihrem Plan wurde nichts. Manchmal denke ich, Vater hat meine Krankheit erfunden, um mich von der Schule zu befreien. Vater hasste die Schule und hatte sich geschworen, mich nie dorthin zu schicken. Wer hat dir beigebracht, selbst zu lernen? Vater, du kannst mich gern abfragen, sagte ich, und ich wusste genau, was ich tat. Ich? Rief Halina und prustete vor Lachen. Ich soll dich abfragen. Alles, was ich gelernt habe, weiß ich doch schon nicht mehr. Während der Herbst sich einregnete, kam Vater. Er staunte wohl, Halina anzutreffen und sagte, »Ich bin Pauls Vater.« Als sie das hörte, trat sie zur Seite und wurde rot. Auch ich war erstaunt, fasste mich aber sofort wieder und rannte ihm entgegen. In den letzten Wochen hatte ich nicht an ihn gedacht. Manchmal war er mir im Traum erschienen, doch meist nur als fliehender Schatten. Jetzt stand er da, als komme er aus einer anderen Welt. Fast hätte ich ihn gefragt, »Vater, wo kommst du her?« Halina sagt, man müsse nicht jeden Gedanken aussprechen, und diesmal habe ich mich daran gehalten. Draußen fiel ein feiner Regen. Vater hielt seinen großen Schirm über uns. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er seit dem letzten Mal gewachsen ist. Aber da irre ich mich sicher. Wir gehen die Hauptstraße hinunter, Vater zu meiner Rechten. Sein Schweigen hat sich nicht verändert, doch ich tröste mich damit, dass wir bald im Café sitzen werden, wo er ab und zu etwas sagt. Jetzt ist er es, der mich überrascht. Wir gehen nicht zuerst ins Café, sondern in eine Wirtschaft, an deren Eingang ein schwarzes Pferd steht. Es ist 3 Uhr mittags, die Wirtschaft ist fast leer. Vater hat mir ein Geschenk mitgebracht. Eine Armbanduhr und sie mir sofort an den linken Arm gebunden. Ich bin so bewegt, dass mir die Tränen kommen. Schon mit 5 Jahren konnte ich die Uhr lesen. Mutter ist stolz darauf, wie gut ich rechnen kann, und immer, wenn wir am Tisch sitzen oder spazieren gehen, stellt sie mir Aufgaben, die ich löse. Vater hatte wohl vergessen, dass ich die Uhr lesen kann. Als ich sie las und es stimmte, hob er sein Glas. Er freute sich und lachte. Wenn Vater etwas trinkt, öffnet sich sein Gesicht ein bisschen. Ich sagte ihm, ich könne nun auch schon Bruchrechnen, und sofort stellte er mir eine Aufgabe, die ich mit Leichtigkeit löste. Vater rief, was für ein kluger Kopf. Ich weiß nicht, wann ich ihn zuletzt fröhlich gesehen habe. Später erzählte er mir, die Arbeit am Gymnasium sei sehr aufreibend und schloss mit den Worten, aber das wird sich eines Tages bestimmt ändern. Ich fragte nicht, ob er male. An diese Wunde rührte ich nicht. Dann ging sein Herz auf und er erzählte mir von seinem Studium an der Akademie und von seinem langen Aufenthalt in Wien. Er sprach hastig, als wolle er eine lange Geschichte in wenige Worte packen. Vor lauter Hast verstand ich nicht viel, doch seine Stimme drang in mich ein und ich sah die Steingebäude der Kunstakademie vor mir und die ihr angegliederte Kunstgalerie und die großen Leute, die in ihr wandeln, und auch Vater sah ich in einem weißen Anzug wie damals, als wir zusammen mit Mutter zur Hochzeit des Malers Felix Sommer gefahren waren. Ich erinnere mich gut an diese Hochzeit, denn sie fand am Ufer des Prutz statt. Und gegen Abend hatte mich dort eine Biene gestochen. Vater erzählte und erzählte. Noch nie habe ich ihn in einem solchen Fluss reden gehört. Der Damm öffnet sich bei ihm erst nach ein paar Gläschen. Diesmal hatte er es wohl übertrieben. Ich sehe da vor allem noch eine Bewegung, die er mit der rechten Hand machte, als wolle er sagen, eines Tages werde ich diese Hindernisse wegschieben und Lust sehen. Auf seinem Gesicht lag kein Zorn, nur eine beherrschte Entschlossenheit. So saßen wir ungefähr eine Stunde. Dann sagte er etwas, das ich mein Leben nicht vergessen werde. Er sagte, »Paul, mein Lieber, verzeih mir, dass ich dich nicht öfter besuche. Ich bin im Gymnasium gefangen wie ein Hund.« Jetzt sah ich seine weit geöffneten roten Augen und ich dachte, gleich wird er einen Stuhl oder einen Tisch zerschmettern. Ich hatte mich getäuscht. Er zündete sich eine Zigarette an und lachte. Als wir die Wirtschaft verließen, schloss sich sein Mund und seine Augen wurden wieder eng. Den ganzen Weg bis nach Hause sagte er kein weiteres Wort. Der Abschied war wie immer überstürzt und sofort war er verschwunden. Ich zeigte Halina meine Uhr und sie sagte, »Du hast einen sehr hübschen Vater. Warum haben sie sich scheiden lassen?« »Weiß ich nicht.« »Dein Vater ist ein toller Mann.« Das Wort toll habe ich schon öfters gehört, doch diesmal klang es nicht rein. Wir saßen am Tisch und schauten in den Regen. Ich stellte mir vor, wie Vater durch den Regen rannte, um die Eisenbahn zu erreichen. Und ich betete in meinem Herzen, er möge sie nicht verpassen. Der letzte Zug fuhr um 5 Uhr. Mutter kam später und als sie in der Tür stand, erzählte ich ihr sofort, dass Vater da gewesen sei und mir eine Uhr geschenkt habe. »Wunderbar«, sagte Mutter und schwieg. Sie hatte seinen Besuch wohl nicht erwartet. »Was habt ihr gemacht?« »Nichts«, sagte ich und behielt für mich, dass wir in der Wirtschaft gewesen waren und Vater mit großer Begeisterung erzählt hatte. »Trotzdem, was habt ihr gemacht?« »Wir waren spazieren«, log ich. Die Lüge lastete auf mir, und einige Male war ich drauf und dran, Mutter zu sagen, ich habe gelogen. Vaters plötzlicher Besuch schien sie zu beunruhigen, denn am nächsten Morgen fragte sie noch einmal, »Was habt ihr gemacht?« »Nichts«, log ich erneut. Ich trage die Uhr am Arm und spüre Vater neben mir. Seit er mir die Uhr mitgebracht hat, sehe ich sein Gesicht klar vor mir und habe den Eindruck, jeden Moment könne er ins Haus kommen. »Was arbeitet dein Vater?« fragte mich Halina. Ihre Stimme klang unangenehm. »Er unterrichtet am Gymnasium«, antwortete ich schnell. »Von seinem Malen sagte ich nichts.« »Es gibt Geheimnisse, die erzähle ich ihr nicht, etwa, dass Vater trinkt oder dass er nicht mehr malen kann. Manchmal spüre ich die großen Anstrengungen, die es ihn kostet, sich aus seinem Schweigen zu befreien, und ich würde gern zu ihm fahren und bei ihm sein. Ich weiß, Mutter würde es mir nicht erlauben.« »Dein Vater ist ein toller Mann«, wiederholte Halina, als wolle sie mich ärgern. »Was bedeutet toll?« Ich hatte beschlossen, mich dumm zu stellen. »Das weißt du nicht?« »Nein.« »Dein Vater ist ein sehr schöner Mann und alle Frauen wollen ihn küssen.« Dann brach sie in ein wildes Gelächter aus und hockte sich auf den Boden. Halina ist nett und lustig, aber sie redet zu viel. Nach 7 Stunden mit ihr brummt mir der Kopf und ich fliehe ins Schlafzimmer und rolle mich in die Decke ein, damit der Lärm aufhört. Die Tage vergehen und Halina lernt immer mehr deutsche Wörter. Ich schäme mich, denn mein routinischer Wortschatz ist klein und voller Fehler. Nur mit Mühe bekomme ich einen Satz zustande. Dann kugelt sich Halina vor Lachen, umarmt und küsst mich und sagt, sie werde mich einmal in ihr Dorf mitnehmen, damit alle meinen Akzent hören. Ist es ein ungewöhnlicher Akzent? Ein sehr komischer. Halinas Akzent im Deutschen ist anders als unserer, aber nicht komisch. Er hat etwas Anmutiges. Ich höre sie gerne fragen oder erzählen. Sie erzählt mir vom Dorf und von ihren Eltern. Von ihrem Verlobten erzählt sie nicht viel. Sie hat wohl verstanden, dass mich die Geschichten über ihn nicht gerade erfreuen. Vor einigen Tagen erzählte sie mir, ihr Vater habe sie als Kind geschlagen. Sofort raffte sie ihr Kleid hoch und zeigte mir die Narben auf ihrem Oberschenkel. Ich erschrak. Zwei lange, rosa Narben. »Warum hat er dich geschlagen?« »Weil ich umgezogen war.« »Was hast du getan?« »Ich habe Geld genommen und mir dafür im Laden Schokolade gekauft.« »Hat er das oft gemacht?« »Fast jede Woche.« »Hast du keine Angst gehabt zu stehlen?« »Doch.« »Und warum hast du dann nicht damit aufgehört?« »Weil ich Schokolade mochte«, sagte sie, atmete ganz tief ein und mit einem Mal öffneten sich ihre Nasenlöcher weit. Ich höre ihre Stimme gern. Wenn sie redet, spricht ihr ganzer Körper. Gestern sagte sie mir, sie werde es ihrem Vater nie verzeihen, dass er sie geschlagen hat. Wenn ich geschrien habe, hat er mich mit beiden Händen gepackt und gewürgt. Auch von ihrer Mutter sprach sie schlecht. Eine bittere Frau. »Ich werde nicht geschlagen«, sagte ich unklugerweise, um zu prahlen. »Und du hast Glück. Die Juden schlagen ihre Kinder nicht.« »Warum?« »Das weiß ich nicht.« Stundenlang sitzen wir beisammen und reden. In ihrem Leben sind so viele erstaunliche Dinge passiert, und ich möchte immer mehr davon hören. Mit Mutter rede ich jetzt nur wenig. Sie kommt müde und zerstreut nach Hause, und nach dem Abendessen verschwindet sie hinter ihren Heften. Ich wundere mich, dass sie mir so wenig von ihren Eltern erzählt. In letzter Zeit wollte ich sie nach ihnen fragen, doch als ich sah, wie durcheinander sie war, verging mir die Lust. Als ich schließlich doch einmal meinen Mut zusammennahm, sagte sie, »Das ist eine lange Geschichte. Nicht jetzt, ich bin so müde und kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich ärgere mich über sie, zeige es aber nicht. Ich sitze da und betrachte sie. Wenn ich sie so anschaue, kehrt meine Liebe zurück. Ich liebe ihr Haar, ihren Hals, die Art, wie sie über die Hefte gebeugt dasitzt. Wenn ich sie beobachte, erinnere ich mich an unsere langen Wanderungen in den vergangenen Ferien, an die Ufer des Flusses, die Butterbrote, die wir auf der Strohmatte im Hof gegessen haben. Ich fürchte, diese Nähe, die wir damals hatten, wird nicht mehr wiederkehren. Mutter hebt den Kopf von dem Stapel Hefte und fragt, »Du schläfst nicht, mein Lieber?« »Nein.« »Woran denkst du?« »An nichts.« »Mach die Augen zu und zähl bis 100. Ich habe noch einen Stapel Hefte.« Früher hatte Mutter das Licht ausgemacht und mich in die Arme geschlossen, und so war ich gleich in einen tiefen Schlaf gefallen. Aber jetzt ist sie in Gedanken woanders, und ich kann nicht einschlafen. Die Gedanken fressen meinen Schlaf. Auch meine Träume sind nicht wie früher. Ich sehe Halina mal in Gestalt eines Engels, mal als Geist. Sie zieht mich in ihren Bann und macht mir Angst. Die Tage werden immer kürzer. Schon um 4 Uhr zieht das Dunkel hinter den Fenstern auf. Die meiste Zeit des Tages sitzen wir auf dem Boden, spielen Domino oder würfeln, oder wir rollen uns unter den Betten. Halina kann sich freuen und unterhält mich. Wenn die Sonne zwischen den Wolken hervorkommt, gehen wir hinaus, laufen zum Süßigkeitenladen und kaufen eine Tafel Schokolade. In dem Augenblick, wo Halina mir die Schokolade gibt, sehe ich, wie ihr Vater sie mit einem breiten Gürtel schlägt, und sofort biete ich ihr die Hälfte an. Halina lehnt ab und sagt, »Die ist für dich.« »Auch für dich«, sage ich, und halte ihr die Tafel hin. »Nur ein Stückchen.« »Du magst doch Schokolade.« heute schon nicht mehr. Ich bat sie um Erlaubnis, durch den Zaun zu kriechen und in das Gebetshaus der bärtigen Juden zu gehen. »Was willst du da?« fragte sie mit einem mürrischen Ausdruck. »Ich will sehen, wie sie beten.« »Sie beten nicht schön.« Problemlos überwand ich den Zaun und ging sofort hinein. Im Raum war es finster. Ein paar bärtige Juden saßen an einem langen Tisch. Sie staunten bestimmt und musterten mich. Einer kam auf mich zu und fragte, »Wie heißt du?« Ich antwortete, »Und was ist dein jüdischer Name?« »Ich weiß es nicht.« Er setzte mir ein Käppchen auf und sagte, »Komm, setz dich zu uns.« Sie saßen da und sangen mit geschlossenen Augen. Das klang anders, als wenn Mutter oder Halina sangen. Wenn die Männer sangen, war es, als würden sie in den Tiefen der Erde graben und ein dichtes Dunkel hervorbringen. Und das geschah tatsächlich. Von Minute zu Minute füllte sich der Raum mit Dunkelheit, und die Männer auf den Bänken hüllten sich in sie ein. Als sie mit dem Singen aufgehört hatten, wollte ich zu Halina zurück, doch der Mann, der mich mit an den Tisch genommen hatte, fragte, »Wo seid ihr her?« Ich sagte es ihm, »Werdet ihr hier lange wohnen?« »Mutter unterrichtet in der Schule. Bleib sitzen.« »Wir singen noch etwas«, sagte er und fing sofort an. Obwohl diese Leute uns nicht ähnlich, ja sogar ein bisschen unheimlich sind, fesseln sie mich aus irgendeinem Grund. Ich fühle mich zu ihnen hingezogen, und nachts schleichen sie sich in meine Träume. Ein Heer von Ungeziefer, das auf seinem Weg alles abnagt, selbst die Bäume. Mutter scheint sie nicht zu bemerken, und Halina guckt voller Abscheu, wann immer wir einen von ihnen treffen. Mir sehen sie manchmal aus wie Mitglieder eines der Stämme, die tagsüber schlafen und nachts wach sind. Mutter hat mir von denen erzählt. Sie lieben den Mond, nicht die Sonne. Die anderen Stämme nennen sie verachtend Geschöpfe der Nacht, doch sie sind stolz auf ihren Glauben und behaupten, das Licht des Mondes sei schöner als das der Sonne. Es öffne das Herz und verbreite eine innere Ruhe. Ich ging hinaus, und Halina wartete schon. Auf ihrem Gesicht sah ich Besorgnis. »Warum bist du so lange geblieben?« »Ich habe ihnen beim Singen zugehört.« »Und was wollten sie von dir wissen?« »Meinen Namen.« »Und was noch?« »Sonst nichts.« »Geh da nicht mehr hin.« »Warum nicht?« »Das sind unehrliche Leute.« Später fügte sie hinzu, »sie stehlen.« Als Mutter nach Hause kam, sagte ich ihr nicht, dass ich die bärtigen Juden besucht hatte. Ich erzählte ihr nur noch wenig, denn ich spürte, dass sie mit ihren Gedanken woanders war. Immer wieder fragte ich mich, was sie wohl vor mir versteckt hielt. Manchmal dachte ich, dass sie sich jetzt mit Leuten traf, die sie vor vielen Jahren kennengelernt hatte, doch am nächsten Tag verblasste dieser Gedanke und ich begriff, dass ihr Leben nun vom Schrecken, den mein Vater für sie bedeutete, befreit war. Ihre Bewegungen waren ungezwungener. Sie sprach, ohne zu stocken, und erklärte mir Dinge anschaulich. Noch am selben Abend fragte ich Mutter, »Darf ich verraten, dass ich Jude bin?« »Wem?« »Im Laden mit den Süßigkeiten.« »Sie wissen es.« Nachts träumte ich, dass die bärtigen Juden mich in der Synagoge gefesselt hatten. Ich sah Halina und rief um Hilfe, doch ihr Verlobter umarmte sie und sie achtete nicht auf mich. Mit aller Kraft versuchte ich, mich aus den Händen meiner Entführer zu befreien, doch meine Arme waren schwer und gelähmt. Vor Schreck wachte ich auf. »Was ist, mein Lieber?« fragte Mutter, die auch aufgewacht war. »Ich habe geträumt.« »Gib nichts darauf«, sagte sie, »als sei Träumer nichts Bedeutsames«, und schlief wieder ein. Eines Abends erschien ein großer blonder Mann in der Tür, und Mutter ging ihm entgegen. Der Mann betrachtete mich einen Moment, ohne etwas zu sagen. Mutters Gesicht leuchtete und sofort sprachen sie wie alte Bekannte. Noch nie habe ich sie so unbeschwert mit einem Fremden reden sehen. Sie redeten über die Schule und über einen Mann mit Namen Karol, einen Musiklehrer, der anscheinend ziemlich dumm war. Ich verstand jedes Wort, und doch wirkte ihr Gespräch in meinen Ohren sonderbar. Erst nachdem sie sich unterhalten und gelacht und sich über Karol lustig gemacht hatten, wandte sich Mutter zu mir und sagte, »Das ist André, er ist Turnlehrer an der Schule.« Sofort wollte sie mit mir angeben und sagte, »Paul lernt schon Bruchrechnen und bald beginnt er mit Prozentualrechnen.« André schrieb mir eine Aufgabe auf. Ich kam durcheinander und blamierte mich und Mutter. Mutter sagte, »In der Regel rechnet er sehr genau.« »Das macht nichts, das kommt vor«, sagte André, »doch es war nur so dahingesagt.« Ich bemerkte, dass sein blondes Haar lang und bis in den Nacken gekämmt war. In seinen blauen Augen lag ein kalter Glanz. Mutter war aufgeweckt und lachte. Schon lange, im Grunde seit den Ferien, hatte sie nicht mehr so gelacht. »Wie alt bist du?«, fragte er mich. Ich antwortete. Es ärgerte mich, dass Mutter so fröhlich war und dauernd mit ihm redete. Ich sagte nichts. Ich hatte gelernt, meine Gedanken für mich zu behalten. Ein nicht ausgesprochener Gedanke ist manchmal ein wohltuendes Geheimnis. Lange saß ich da und beobachtete sie. Zum Schluss langweilte mich Andres glattes Gesicht und ich setzte mich auf den Boden und spielte Karten. Es gibt kein schöneres Spiel. Mit halbem Ohr lauschte ich, was Mutter sagte. Sie sagte Wörter, die sie sonst nicht verwendete, wie »Süßer« oder »Mein Liebling«. Ich mochte diese Wörter nicht. Nach einigen Spielen schlief ich ein. Durch den Schlaf hindurch hörte ich sie fröhlich plappern. Ich wollte zuhören, doch die Müdigkeit war stärker. Am nächsten Morgen stand Mutter zu spät auf und sputete sich zur Schule. Dass sie so gehetzt war, rief mir das glatte Gesicht und das blonde Haar von André in Erinnerung, und in mir pulsierte wieder die Wut. »Wie geht's?«, fragte Halina, als sie hereinkam. »André war hier«, verriet ich ihr. »Wie ist er?« »Nicht sehr angenehm.« »Aber hübsch.« »Überhaupt nicht«, wollte ich sagen. Später sagte sie, »Deine Mutter ist wohl in ihn verliebt.« »Wie kommst du darauf?« »Ich habe so den Eindruck.« Halina hört und weiß alles. Sie weiß, dass Mutter und Vater sich haben scheiden lassen, weil Vater immer schwermütiger und zum Trinker geworden ist und dass er jetzt keinen Unterhalt mehr zahlt. Auch ich weiß, dass Vater und Mutter sich haben scheiden lassen, aber ich sage dieses Wort nicht laut. Ich habe das Gefühl, man darf es nicht aussprechen. »Werden André und Mutter heiraten?«, rutschte es mir heraus. »Vielleicht. Dann habe ich einen Stiefvater.« Halina erzählte mir etwas, was mich überraschte. Ihr Vater, der sie so gequält hat, ist jung gestorben und ihre Mutter hat ein zweites Mal geheiratet. Und ihr Stiefvater ist netter, als es ihr richtiger Vater gewesen ist. Er beachtet sie einfach nicht. Immer wieder verrät mir Halina Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit. Sie ist 17 und in ihrem Körper ist schon viel Leben. Zorn auf den toten Vater, Verachtung für ihre Mutter. Die hat sie zwar nicht mit dem Gürtel geschlagen, sie aber mit Worten gequält. »Manchmal tun Worte mehr weh als der Gürtel«, verriet sie mir. »Alles, was sie sagt, nehme ich auf. Nicht immer verstehe ich es ganz, doch die Melodie ihrer Worte dringt leicht in mich ein, und nachts im Bett höre ich sie sprechen und spüre ihre Hand. Die Gespräche mit Mutter sind jetzt kurz und hinterlassen in mir keinen Nachklang. Sie fragt nicht viel und ich frage nichts. So als sei das Sprechen zwischen uns verstummt. Und auch nachts, wenn ich neben ihr liege, denke ich nicht mehr an sie. Ich rolle mich am äußersten Rand des Bettes zusammen und immer wenn sie mich berührt, bekomme ich eine Gänsehaut. Bevor ich die Augen geschlossen habe, hat sie gefragt, »Würdest du nicht doch gern in der Schule lernen?« »Nein.« »Dann kannst du nicht aufs Gymnasium.« »Das macht mir nichts.« Auch Halina sagt, dass Mutter sich verändert hat. Ihrer Meinung nach ist sie bis über beide Ohren verliebt. Ich habe schon gemerkt, dass Halina nicht immer taktvoll ist, aber sie hat ein gutes Gespür. Sie weiß, wann der Regen kommt, welche Vögel ihn ankündigen. Einmal hat sie gesagt, jetzt gibt es keinen Regen, sondern Hagel. Und sie hatte recht. Was bedeutet verliebt? Fragte ich sie. Wenn man sich küsst, sagte sie kichernd. Und was noch? Du bist noch ein Kind, du darfst das noch nicht wissen. Verrat mir doch wenigstens ein bisschen. Wenn man sich auszieht. In den letzten Ferien habe ich Mutter nackt gesehen. Der See war mit dichten grünen Algen bedeckt und wir waren allein. Zuerst fürchtete ich mich vor der Stille und dem trüben Wasser, doch als wir die Kleider abgelegt hatten und das erste Mal untergetaucht waren, verflog die Angst. Gegen Abend stiegen wir aus dem Wasser, hüllten uns in lange Handtücher und zitterten vor Kälte. Am Weg zu unserer Hütte im Dorf wuchsen Heidelbeeren. Wir verschlangen sie und beschmierten uns. Ich erzählte Halina von diesem langen, süßen Sommer. Halina hörte zu und sagte, »Mit uns ist nie jemand in die Ferien gefahren. Bei uns arbeitet man schon jung.« Ich bereute, ihr davon erzählt zu haben. Später weinte ich, und ich wusste nicht, warum. Halina fragte immer wieder, »Warum weinst du?« Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Um mir eine Freude zu machen, zog sie mir den Matrosenanzug an und wir gingen spazieren. Eine Weile rumorte das Weinen noch in mir, aber ich beherrschte mich. Unterwegs sagte Halina, man darf nicht weinen. Warum? Weil es dann noch schlimmer wird. Ich glaube, das, was sie sagte, stimmte. Jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, dass Mutter verliebt war. Halina sagte immer wieder, deine Mutter ist verliebt. Wahrscheinlich wollte sie mich nicht verletzen, aber sie tat mir damit weh. Mutter blühte auf. Ich sah, wie glücklich sie war, und mein Herz blutete. Wieder kam André abends, und Mutter ging ihm entgegen. Wieder gab er mir eine Rechenaufgabe, und wieder kam ich durcheinander. Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich ihn aus dem Haus jagen. Da ich diese Macht nicht hatte, saß ich auf dem Boden und spielte Karten. Nachts wachte ich auf und fand Mutter nicht neben mir. »Mutter«, rief ich. Ihr Platz im Bett war dunkel, wie eine Grube. Ich stand auf und ging zum Fenster. Dichte Finsternis. Die Bäume rauschten laut. »Mutter«, rief ich wieder. Doch auch diesmal antwortete sie nicht. Das Weinen wollte aus mir herausplatzen, doch ich ließ das nicht zu. Ich erinnerte mich daran, was Halina mir beigebracht hatte, und verkroch mich in Decken und Kissen. Mutter liebt André mehr als mich. Diesen Betrug werde ich nie vergessen, auch nicht, wenn ich groß bin, murmelte ich und schluckte die Tränen hinunter. Während das Dunkel immer dichter wurde und mich zu erwürgen drohte, hörte ich, wie die Tür aufging. Ich wusste, dass es Mutter war, aber ich machte die Augen zu und beschloss, ihr nicht zu zeigen, dass ich wachgelegen und Angst gehabt hatte. Ohne sich auszuziehen, legte sie sich neben mich. Ich spürte ihren Atem und wusste, ihre Augen waren offen. Auch als es dämmerte und der Morgen kam, tat ich so, als ob ich schlief. Mutter stand auf, zog sich um und blieb lange vorm Spiegel, um sich zu schminken. »Wie hast du geschlafen?«, fragte sie dann. »Ausgezeichnet.« »Hast du nicht geträumt?« »Nein.« »Sehr gut, ich muss jetzt gehen.« Ich freute mich, dass sie ging und ich mit Halina allein sein konnte. Zuerst wollte ich Halina erzählen, was nachts passiert war, doch ich überlegte es mir anders. Es ist besser, ein Geheimnis für sich zu behalten. Wenn du ein Geheimnis verrätst, fühlst du dich schrecklich. Aber Halina redete ohnehin den ganzen Morgen. Sie ärgerte sich über ihren Verlobten, der vom Militär zurückgekommen war und ihr nichts mitgebracht hatte, nicht einmal eine Tafel Schokolade. »Er hat ein anderes Mädchen, da bin ich mir sicher«, sagte sie zähneknirschend. »Wie kommst du darauf?« sein Geruch. Ich habe an ihm ein Parfum gerochen. Und was hat er gesagt? Er streitet es ab und schwört. Aber ich glaube seinen Schwur nicht. Dann wirst du ihn nicht heiraten? Nein. Wenn Halina sich über ihren Verlobten ärgert, ist sie noch schöner. Ihr dunkles Gesicht glänzt dann und ihre Augen funkeln. Plötzlich schien die Sonne und im Hof nebenan trugen die bärtigen Juden weiße Kleider. Was ist passiert? Heute ist bei den Juden Neujahr, weißt du das nicht? Nein. Halina hatte bei religiösen Juden gearbeitet und wusste viel über sie. Jedes Mal verriet sie mir eine interessante Kleinigkeit. An Neujahr taucht man ein Stück Apfel in Honig, auf das es ein süßes Jahr werde. Und warum ziehen sie sich weiß an? Damit sie wie Engel aussehen. Du machst Spaß. Nein. Mir ist nicht entgangen, dass Halina sie mit einem verborgenen Lächeln beobachtet. Sie hat 2 Jahre bei Juden gearbeitet und die Erinnerungen an diese Zeit sind in ihr noch lebendig. Halina setzte mir meine Matrosenmütze auf und ich betrat die Synagoge. Erst meinte ich, dass mich keiner bemerkte, doch es vergingen nur ein paar Augenblicke und schon umringten mich alle. Jetzt erschienen sie mir irgendwie sehr groß. Einer legte mir ein weißes Tuch um die Schultern und sagte, das ist ein Gebetsmantel. Der Gebetsmantel war nicht schwer, aber kalt, und ich bekam eine Gänsehaut. Offenbar wissen sie alles über uns, denn ich hörte einen sagen, er ist Jude, natürlich ist er Jude. Und sofort neigte er sich zu mir herunter, gab mir ein Gebetbuch und sagte, das ist ein Sidur. Was soll ich damit tun? Fragte ich und schaute zu ihm auf. Halte ihn in der Hand. Ich drückte das Buch ans Herz und stand da. Die Leute hüllten sich wieder in ihre Gebetsmäntel und beteten mit Hingabe. Einen Moment meinte ich, Gott würde von der Decke heruntergucken, und senkte den Blick. Ich ging hinaus und keiner hielt mich zurück. Das Gebet wurde lauter, bis in unseren Hof war es zu hören. Der Gedanke, dass auch ich Jude war und auch ich beten durfte, freute mich für einen Moment. Das erzählte ich Halina. »Willst du etwa wie die bärtigen Juden sein?« fragte Halina erstaunt. Ich erschrak und rief, »Nein.« Danach reute es mich und ich sagte, »Trotzdem, sie beten schön.« Mutter erzählte ich natürlich nichts. Mutter kann die bärtigen Juden nicht ausstehen. Einmal hat sie mir gesagt, »Sie reden laut und sind schlampig angezogen.« Seitdem nehme ich mich in Acht und frage nicht mehr nach ihnen. Die Wahrheit ist, ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Manchmal ist mir, als hätte ich schon einmal zu ihnen gehört und sogar schon einmal mit ihnen gebetet. Aber wann und wo das gewesen ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Halina sagt, du bist doch erst 9. Du kannst dich gar nicht erinnern. Und vermutlich hat sie recht. Ab und zu gaukelt mir meine Erinnerung etwas vor. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht, dass Vater je laut geworden ist oder geschrien hat. Halina sagt, bevor man sich scheiden lässt, gibt es viel Geschrei und sogar Schläge. Sie weiß nicht, dass Vater ein großer Schweiger ist, der zwar mit den Zähnen knirscht, aber kein lautes Wort sagt. Immer wieder fragt sie mich nach ihm, aber ich verrate ihr die Wahrheit nicht. Wenn sie fragt, hat sie Hintergedanken. Er ist ein schöner Mann. Alle Mädchen sind hinter ihm her, flüstert sie. Ich versuche wieder, sie dazu zu bringen, dass sie mir etwas von den bärtigen Juden erzählt. Manchmal hat sie Lust. Schon sind 3 Wochen vergangen, seit ihr Verlobter zum Militär zurückgekehrt ist, und noch immer hat sie keine Nachricht von ihm. Er dient nicht weit von zu Hause. Wenn er wollte, könnte er kommen. Die anderen Soldaten kommen abends und fahren morgens zurück, schimpft Halina. Du bist ihm böse. Sehr. Und du wirst ihn nicht heiraten. Nein. Wenn Halina nicht heiratet, wird sie immer bei mir sein. Ich rolle mich in diesen Gedanken ein und freue mich an ihm. Dann kam der Tag, den alle Yom Kippur nennen. Es war ein kalter Abend. Eisige Stille hatte sich über die Höfe der Häuser gelegt. Juden in weißen Kleidern eilten in die Synagoge, und ruthenische Frauen lehnten an den Zäunen und verfolgten aufmerksam ihren Gang. Auch Halina und ich standen am Zaun. Ihr Gesicht war ernst, und ich sah, dass dieser Abend auch in ihr Ehrfurcht weckte. »Was ist Yom Kippur?« »Das erkläre ich dir gleich.« In der Synagoge stehen die Türen offen, Kerzen brennen an dem breiten Portal. Die Gesichter der Betenden sieht man nicht, sie sind in ihre Gebetsmäntel gehüllt und weinen. »Was ist geschehen?«, frage ich. Aber Halina ist jetzt ganz in sich versunken und beachtet mich nicht. Es ist, als komme gleich ein riesiger Donner mit Blitzen, die den Himmel zerreißen. Aber das ist ein Irrtum. Der Abend ist klar und still. Und je röter er wird, umso größer ist die Stille. Auch die ruthenischen Frauen weichen nicht von den Zäunen, als seien sie verzaubert. Nach einer Weile wurde das zurückgehaltene Weinen zu einem lang andauernden Blöken. Halina hob den Kopf und sagte, »Ich weiß nicht warum, aber dieser Abend berührt mich immer sehr.« Tränen sammelten sich in ihren Augen. So standen wir lange da. Das Staunen wich von mir, doch ich spürte, dieser Abend wird mich noch lange begleiten, auch wenn ich schon groß sein werde. Wir gingen rein. Halina machte eine Lampe an und sagte, »Ich staune jedes Mal über diese Juden.« »Wieso denn?«, wollte ich fragen, aber ich schwieg. Mutter kam spät nach Hause. Auf ihrem Gesicht lag eine Mattheit und Gleichgültigkeit, als habe jemand ihr Geheimnis geraubt. Ich wollte Mitleid mit ihr haben, doch mein Herz ließ mich nicht. Ich erinnerte mich wieder an die schwarze Nacht, in der ich so oft Mutter, Mutter gerufen hatte, und sofort wurde Mutter mir fremd. Gleich nach Yom Kippur erschien Vater. Ich erschrak, als ich ihn sah, und umklammerte Halinas Beine. Seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, war sein Gesicht noch dunkler geworden. Er trug einen langen Regenmantel, eine schwarze Schirmmütze und in der rechten Hand eine Tasche. »Vater«, rief ich, ohne von Halinas Beinen abzulassen. Da sank er auf die Knie und streckte mir die Arme entgegen. Ich löste mich von Halina und ging auf ihn zu. Wieder gehen wir auf der Hauptstraße und schweigen. Vater möchte etwas sagen, doch die Worte kommen ihm nicht über die Lippen. Vater ist groß und stark. Er hebt Tische und Kommoden hoch, doch das Reden fällt ihm schwer. Wenn er wütend ist, zerbricht er Geschirr und Möbel, aber Menschen tut er nichts zuleide. Einmal sah ich, wie er einen Stuhl in Stücke schlug. Mutter hatte in der Tür gestanden und keinen Laut von sich gegeben. Seitdem weiß ich, dass man ihn nicht ärgern darf. Wenn Vater wütend ist, zittern seine Hände und er zerbricht alles, was ihm in die Quere kommt. Wir saßen in dem Café, in dem wir schon einmal gesessen hatten. Um das Schweigen zu brechen, erzählte ich ihm von den Spaziergängern mit Halina, von dem Eisladen und den Ständen mit Süßigkeiten. Vater hörte zu, war aber in Gedanken woanders. Die Kellnerin brachte ihm eine Tasse Kaffee und mir einen Kakao. Sein Gesicht bekam immer mehr Falten und ich sah, dass ihn das, woran er dachte, quälte. Als er ausgetrunken hatte, fing er an, in großem Zorn von einem Mann zu erzählen, Dr. Manfred Zauber, der seinerzeit eine schlechte Kritik über seine Bilder geschrieben hatte und jetzt zum Kurator des Städtischen Museums ernannt worden war. Ich betrachtete Vaters Augen und sah das Feuer in ihnen brennen. Später saßen wir in der Wirtschaft. Er sprach von Hindernissen und Hürden, die ihn am Malen hinderten. Doch nie hatte er mit mir über seine Bilder gesprochen. Die Wörter polterten wie dicke Brocken aus seinem Mund. Ich hatte Angst, ihn anzuschauen. Nach einigen Gläschen beruhigte er sich, sprach mit der Kellnerin und machte ihr ein Kompliment. Die Kellnerin erzählte ihm, sie werde die Provinz bald verlassen und nach Czernowitz ziehen. Die Provinzstadt bedrücke sie. Es sei besser, in der Stadt zu leben, wo es Kinos und Clubs gäbe. Vater schaute sie an, als wolle er sagen, ich hoffe, Sie werden nicht enttäuscht. Auf dem Heimweg fragte er mich, ob ich Mutters Freund gesehen hätte. Nein, log ich. Mutter hat einen Freund, der heißt André. Vater rollte das R auf eine merkwürdige Art. Ich schaute ihn an, fürchtete, er werde noch etwas fragen, doch er schwieg. Sein Gesicht zog sich immer mehr zusammen. Er sah aus wie jemand, der schnell sein Ziel erreichen wollte. Nahe beim Haus umarmte er mich und sagte, »Geh hinein«, und schon wandte er mir den Rücken zu. Lange blieb ich stehen und blickte ihm nach. Irgendwie war ich mir sicher, dass er im nächsten Moment den Zaun des Parks einreißen werde und die kleine Holzbühne, auf der sonntags das Feuerwehrorchester spielte, gleich mit. Ich stand da und wartete auf das Krachen. Doch als es nicht kam, ging ich hinein. Es war schon spät und Mutter war noch immer nicht da. Halina fragte nicht, wie es gewesen war, sondern wir setzten uns auf den Boden und spielten Karten. Meistens ist mir das Glück gewogen und ich gewinne. Diesmal gewann Halina. Wenn sie gewinnt, huscht ein Anflug von Schadenfreude über ihr Gesicht und sie sagt, auch ich habe das Recht, ab und zu mal zu gewinnen. Ich verriet ihr nichts von dem, was Vater mir erzählt hatte. Immer wenn sie »dein Vater« sagt, stiehlt sich ein spitzbübisches Lächeln auf ihre Lippen. Zum Schluss konnte sie sich nicht beherrschen. »Dein Vater ist ein schöner Mann. Alle Mädchen verlieben sich in ihn.« Mir war klar, das galt auch für sie, aber sie hütete sich, es auszusprechen. Später fragte ich sie, ob sie an Gott glaube. »Natürlich glaube ich«, sagte sie und küsste den Anhänger mit dem Kreuz. »Warum glaubt Mutter nicht an Gott? Sie ist Lehrerin.« »Glauben alle Lehrerinnen nicht an Gott?« »Alle jüdischen Lehrerinnen.« »Aber die bärtigen Juden, die glauben an Gott.« »Die schon.« Das Gespräch verwirrte mich. Mutter kam sehr spät, entschuldigte sich und sagte, »Die Lehrerkonferenz hat länger gedauert als sonst.« Ich glaubte ihr nicht. Es regnet ununterbrochen. Wir sitzen auf dem breiten Bett und spielen Karten. Einen Moment denke ich, wenn es immer so bliebe, hätte ich nichts dagegen. Halina staunt, wie oft ich gewinne, und dann umarmt sie mich, gibt mir einen Kuss und nennt mich Zuckerchen. Sie ist wild, und ihre Umarmungen tun mir weh, doch meistens mag ich das. Mutter ist so zerstreut und durcheinander, dass sie mich manchmal Arthur nennt, so heißt Vater. Erst gestern hat sie das wieder getan. Sie ist nicht nur zerstreut, sie bewegt sich auch fahrig. Ab und zu lässt sie einen Topf oder ein Glas fallen. Gestern ging ihr ein ganzer Stapel Teller zu Bruch. Als sie die Scherben sah, hockte sie sich hin, schlug die Hände vors Gesicht und sagte, »Was ist nur mit mir los? Alles fällt mir aus der Hand.« Als ich am Einschlafen war, fragte sie mich, »Wie geht es, Vater?« »Alles in Ordnung«, sagte ich, »als sei es mir egal.« »Was habt ihr gemacht?« »Wir haben in der Wirtschaft gegessen.« Das hätte ich ihr nicht verraten sollen. Sie kam zu mir und flüsterte mit halb erstickter Stimme, »Da darfst du nicht hin. Das ist gefährlich.« »Warum?« fragte ich, als ob ein böser Geist mich treiben würde. »In der Wirtschaft betrinken sich die Leute«, sagte sie und brach in Tränen aus. Lange saß sie auf dem Bett und weinte, aber ich tröstete sie nicht. Ich war mir sicher, dass sie nicht über Vaters Schicksal weinte und auch nicht über meines, sondern über sich selbst. Seit sie so spät nach Hause kommt und nachts fortgeht, spüre ich ihr gegenüber Abscheu. Ihre Kleider, an denen ich sonst gern gerochen habe, stoßen mich jetzt ab. Sie riechen nach billigem Parfum und ich bin froh, dass Halina sie morgens in die Kommode stopft. »Was ist los?« fragt Mutter manchmal. »Nichts«, sage ich und sehe sie nicht an. Früher hörte ich ihr gerne zu, wenn sie mir vorlas. Jetzt höre ich ihr nicht mehr zu, sondern schaue nur auf ihre Lippen und denke, diese Lippen, die André im Dunkeln küssen, sind unrein. Das sind mir Halinas Küsse lieber. Sie hasst ihren Verlobten, aber mich liebt sie. Bei meinem letzten Spaziergang mit Halina kamen wir bis zum jüdischen Waisenhaus. Es liegt am Rande der Stadt. Einen Moment blieben wir an dem hohen Zaun stehen. Alles dort sah verwahrlost und ungepflegt aus. Überall blätterte Farbe ab und die Gesichter der Kinder waren gelb. Hallina verriet mir, dass ein Kind, das weder Vater noch Mutter hat, hierher kommt. »Aber ich habe Eltern«, sagte ich schnell. »Ja«, sagte Hallina. Trotzdem hatte ich so ein Gefühl, als ob man auch mich bald ins Waisenhaus stecken würde. Davon erzählte ich ihr nichts. In den letzten Tagen gibt es eine andere Angst, die nicht von mir ablässt. Ich träume, dass André mich so bestraft, wie die Ruthenen es mit ihren Kindern tun. Erst müssen sie sich vornüberbeugen, dann werden ihnen die Hosen runtergezogen. Die Kinder brüllen, versuchen vergeblich, sich zu befreien. Und der Riemann trifft sie ein ums andere Mal. Und der Vater hört nicht auf, bis sie bluten. Jede Nacht lässt mich Mutter allein und geht zu André. Ich fürchte mich im Dunkeln, aber ich habe mir geschworen, nicht zu weinen. Ich sitze auf dem Bett oder stehe am Fenster. Manchmal rüste ich mich mit zwei Küchenmessern aus, um das Dunkel damit aufzuschlitzen, wenn es über mich herfallen will. Hallina hat mir auch noch verraten, dass Juden keine Nichtjuden heiraten. Als ich sie fragte, ob André Jude sei, lachte sie und sagte, »Er ist ein Goy. Weißt du, was das ist?« »Nein. Jemand, der kein Jude ist, ist ein Goy. Das ist kein schönes Wort. Benutze es nicht.« Mutter denkt sich offensichtlich nicht, dass ich nachts wach bin, dass ich höre, wie sie sich anzieht, hinausschleicht und erst gegen Morgen zurückkommt. Sie denkt, ich wüsste nicht, was sie nachts macht. Ich weiß alles. Hallina hat es mir erklärt, aber ich musste ihr versprechen, es niemand weiterzusagen. Nachdem sie sich küssen, ziehen sie sich aus und kleben zusammen. Ich vertraue Hallina. Sie lügt mich nicht an. Sie ist nicht wie Mutter. Seit sie mir das Geheimnis verraten hat, fällt es mir noch schwerer, mit Mutter zu reden. Ich verachte sie und habe mir geschworen, sie, sobald ich groß genug bin, nie mehr zu sehen. Das Unglück kommt aus einer Richtung, aus der du es nicht vermutest. Während Hallina und ich auf dem breiten Bett saßen und Karten spielten, und uns dabei an der Wärme des Ofens freuten und Käsetaschen mit Rosinen aßen, lachten und tobten, tauchte der Schatten eines Menschen im Eingang auf und jemand klopfte an die Tür. Erst dachte ich, einer habe sich in der Adresse geirrt, doch der Schatten verweilte und es klopfte weiter. »Wer ist dort?« fragte Hallina. Ein Mann sagte seinen Namen und Hallina öffnete die Tür. Es war, wie sich herausstellte, ein Soldat. Hallinas Verlobter. Er lächelte nicht und umarmte sie auch nicht, sondern begann sofort, ihr laut Fragen zu stellen. Hallina antwortete und verstrickte sich anscheinend in etwas. Der Verlobte war wütend und wurde noch lauter. Hallina fasste sich wieder und redete in einem Fluss. Der Mann unterbrach sie und hieß sie schweigen. Hallina zählte an den Fingern auf, was sie in den letzten Tagen gemacht hatte, doch er schrie, »Schweig, du Lügnerin!« »Du bist es, der lügt«, schrie sie zurück. »Du hast im Dorf eine andere.« »In was für einem Ton sprichst du mit mir?«, zischte er. Er versuchte, sich zu beherrschen. »Ich habe keine Angst. Du bist nicht mein Mann«, sagte sie ihm ins Gesicht. »Aber ich bin dein Verlobter. Pass auf.« »Ich werde tun, was ich will.« »Das wirst du nicht.« »Und ob?« »Wirst du nicht.« »Verschwinde. Das ist nicht dein Haus«, schrie sie ihn an. Bei diesem Satz entsicherte der Mann sein Gewehr und schoss. Es war ein sehr lauter Schuss, der das ganze Haus erschütterte und es dann in Stille versenkte. Hallina stieß ein Röcheln aus und fiel zu Boden. Sofort liefen die Nachbarn zusammen. Der Verlobte rannte davon und die Nachbarn schrien ihm hinterher, »Haltet den Mörder! Mord! Mord!« schrien sie überall. Nicht viel Zeit verging, da kamen die Gendarmen, der Arzt und mit ihm der Sanitäter. Der Arzt kniete sich neben Hallina hin und sagte, sie muss sofort ins Krankenhaus. »Atmet sie?« fragten die Frauen, die in der offenen Tür standen. Der Arzt beachtete sie nicht. Er und der Sanitäter trugen die Verletzte zu dem Wagen, der vor dem Haus stand, legten sie mit abgespreizten Armen auf die Trage und machten sich sofort auf den Weg. »Mein Gott! Reite, Halina!« rief ich, denn ich konnte nicht mehr an mich halten. Inzwischen war das Haus von Menschen umringt. Alle wussten, dass die Verletzte schon auf dem Weg ins Krankenhaus war, und trotzdem gingen sie nicht weg, so als verstecke sich drinnen noch ein Geheimnis. Die Nachricht verbreitete sich schnell und gelangte zur Schule. Mutter bahnte sich einen Weg durch die Menge und eilte zu mir. Auch André kam mit, weshalb ich gar nichts fühlte, als Mutter vor mir stand. Sie fragte nicht wie früher, »Was ist passiert? Was hast du gesehen?« Sie stand da und erzählte André etwas über Halinas Leben. Es tat mir weh, dass ihm Dinge preisgab, die Halina uns im Vertrauen gesagt hatte. Ich wollte »Halt den Mund!« schreien, doch ich traute mich nicht. Ich trat zur Seite und ging ins Schlafzimmer, sah das zerwühlte Bett, auf dem wir noch vor einigen Minuten getobt hatten, und es stach mich ins Herz. Und meine Beine zitterten. Mutter und André waren ins Gespräch vertieft und schauten nicht einmal nach mir. »Gott, gib mir Halina zurück«, rief ich und spürte im Bauch einen Schmerz. Er zog sich bis in die Kniegelenke und hielt dort an. Einen Moment war mir, als ob sich Halina unter dem Bett versteckte, wie sie es immer getan hatte. Ich schlug die Decke hoch und beugte mich vorsichtig. Staubiges Dunkel schlug mir entgegen. »Halina ist nicht bei Bewusstsein und die Ärzte kümmern sich um sie«, sagte ich mir. Im Frühling vor einem Jahr hatten Vater und Mutter mich ins Krankenhaus gebracht, um mir die entzündeten Mandeln rausnehmen zu lassen, nachdem ich den ganzen Winter lang krank gewesen war. Vater hatte gesagt, die Operation ist genauso einfach, wie wenn man ein Haar aus einem Glas Milch holt. Ich hatte ihm geglaubt. Keine Stunde war vergangen, da drückte mir die Ärztin, eine große, starke Frau, eine Maske auf und erstickte mich. Ich weiß nichts mehr von der Operation, nur das Erstickungsgefühl davor und die Schmerzen danach habe ich behalten und das Eis, mit dem mich Mutter danach gefüttert hat. Das Eis sah schön aus, schmeckte aber nicht. Ich fand, es schmeckte nach Medizin. Ich weiß nicht warum, aber jetzt sah ich Halina im Bett liegen und Eis essen, mit dem sie eine Krankenschwester fütterte. Halina sagt, sie habe Schmerzen, und die Schwester erklärt ihr, dass Eis heile wie eine Medizin. Ich kroch ins Bett und zog mir die Decke über den Kopf. Sofort erstarkte in mir das Gefühl, dass Halina sich bald erholen und zum Staunen aller wie Jesus aufstehen und zu mir kommen werde.